dankenswerterweise auch im Rahmen des FCLR an der Hochschule rekrutieren durften. Mir ist es ganz besonders eine Freude, ich hoffe, heute Abend den Philipp hier begrüßen zu dürfen als unseren Referenten. Ich finde das mal sehr bemerkenswert. Ich habe es auch gerade noch mal gesagt. Das Thema Expopulismus ist leider tatsächlich irgendwie eines der brennendsten, auch gerade jetzt im Vorfeld hier mit der Europawahl. Und wir haben mit dem Philipp einen der Experten hier in den Nahen von BDA Sieger nach Wittgenstein und aussieht. Ein der Experten, die mittlerweile auch bundesweit angefragt werden, um über dieses Thema zu referieren. Und wir haben jetzt, nachdem das kleine Büchlein von dir schon länger auf dem Markt ist und wir es uns immer vorgenommen haben, es auch geschafft, auch mit dir mal eine Veranstaltung zu machen. Und das ist schon ganz schön super, ich glaube, wenn man tatsächlich den Sachverstand vor Ort hat. Das ist immer eine tolle Sache. Genau, mehr möchte ich noch gar nicht sagen, sondern, ja, weiß nicht, Sozialwissenschaftler derzeit an der Hochschule Siegen beschäftigt. Und ja, vielen Dank für die lieben Worte. Der Hintergrund der Veranstaltung ist damit quasi auch schon erläutert. Ich möchte ganz kurz, nachdem ich mich dafür nochmal bedanken möchte, sowohl hier für die VVN sprechen zu dürfen, als auch im Rahmen des FCLR hier diese Veranstaltung anbieten zu können, einen kurzen Werbeblock in eigener Sache vorschieben. Ich habe das Buch ja schon genannt, Rechtspopulismus, vieles von dem, was ich hier heute sage, ist quasi nur so eine Art Leitversion von dem, was ich in dem Buch ein bisschen stärker, breiter entwickeln konnte. Wer nach dem Vortrag Lust hat, sich damit weiter zu beschäftigen, auf dem Tisch der VVN BDA liegt das Buch zu kaufen, da auch die anderen Infomaterialien deutlich zu beachten. Wenn da keine mehr sind, habe ich hier vorne noch ein paar. Und jede Denkschule hat natürlich ihre Zeitschrift und die Denkschule, die mein Forschungsprogramm gebildet hat, ist in dieser Zeitschrift vertreten, Marxistische Blätter. In der letzten Ausgabe, passend zum 100. Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges, ein Antikriegsheft, wo ich mich unter anderem beschäftigt habe mit der Frage, wie heute sich die extreme Rechte zu Krieg und Frieden verhält. Nur heute und nur hier diese beiden Hefte der Marxistischen Blätter für 10 Euro als Sparpaket an der Theke zu erhalten. So, ja, das ist die Relevanz des Themas Rechtspopulismus, glaube ich nicht viel drüber zu verlieren. Dass am Sonntag Europawahl stattfindet, sollte oder müsste allen bekannt sein, wenn nicht, hier die freundliche Erinnerung von seinem demokratischen Stimmrecht Gebrauch zu machen. Neben den Europawahlen finden aber noch in zahlreichen Bundesländern weitere Wahlen statt, Wahlgänge statt, und zwar die Kommunalwahl. Auch hier in Siegen, in NRW deswegen natürlich. Und dieser Zusammenhang zwischen der EU-Ebene und der Kommunalebene wird beim Rechtspopulismus oder bei Kräften, die man gemeinhin damit assoziieren kann, ganz wichtig. Wir werden das im Laufe des Vortrages sehen. Ganz kurz noch eine Haftungsabwägung meinerseits. Also wenn ich zu schnell sprechen sollte, irgendeine Form von Handbewegung wäre nicht schlecht. Wenn unmittelbare Verständnisfragen gravierender Art auftreten sollten, bitte ich um Rückfrage. Inhaltliche Punkte können wir dann im Anschluss diskutieren. Hier also jetzt der Fahrplan für die nächste Dreiviertelstunde. Zunächst mal ein paar technische Informationen zur Europawahl der sogenannten am kommenden Wochenende, beziehungsweise die eigentlich schon am Donnerstag beginnt, weil eben in ganz Europa gewählt wird. Dann die Frage, wie sich die europäische Rechte in ihrer zu berücksichtigenden Vielfalt, in Anführungsstrichen, sich zu diesen Wahlen aufstellt. Dann eventuell, je nach Zeit, wie die Zeit aussieht, so ein kleiner Rückblick auf die Entwicklung rechtspopulistischer Formationen in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann das quasi Relevante, das Hauptthema, die Frage, wie sich die Rechte in Deutschland zu den Europawahlen aufstellt, dann ein kleiner Exkurs hier zu Siegen und den Kommunalwahlen am kommenden Sonntag und am Ende natürlich dann die hoffentlich diskussionsgenerierende Frage, ob diese Wahlen eine Chance für die europäische Rechte sind. Wenn wir uns jetzt mit dem Europaparlament beschäftigen, findet man häufig Darstellungen der Sitzverteilung dieser Art und Weise. Diese Darstellung finde ich gelungen und misslungen zugleich. Misslungen deswegen, ihr seht hier, die klassische Hufeisenanordnung der politischen Spektren, also die Vorstellung, dass die vermeintlichen politischen Ränder sich in irgendeiner Form in ihrer, wenn dann auch nur in ihrer Gesellschaftsverteilung, wieder annähern würden. Nun sind die meisten Parlamente tatsächlich in dieser Form oder viele zumindest aufgebaut, aber damit ist natürlich eine gewisse Vorstellung von Politik verbunden. Die sogenannte Extremismusdoktrin, die ich hier an dieser Stelle verwerfe. Dennoch finde ich diese Darstellung in der Art und Weise gelungen, also dass hier mal klar wird, dass es im Europaparlament nicht Fraktionen gibt wie im Bundestag, sondern eben Europafraktionen, in denen sich Delegationen aus nationalen, aus den einzelnen Nationalstaaten quasi da wiederfinden. Also hier sehen wir dann zum Beispiel die Progressive Allianz der Sozialisten und Demokraten, das ist die sozialdemokratische Fraktion, in der die 23 SPD-Abgeordneten eben ihren Platz finden. Da ist es dementsprechend nur für die anderen Fraktionen durchdeklinieren. Das heißt also, man kann nicht als CDU, CSU im Europaparlament eine eigenständige Fraktion bilden, sondern man muss halt eben zusammen mit den Delegationen aus anderen europäischen Staaten dort sich zusammenfinden, klassischerweise nach den gängigen Ideen, die in der politischen Ideengeschichte eben eine Rolle spielen. Jetzt findet ihr da in dem Diagramm zwei Fraktionen, wo keine Delegation aus der Bundesrepublik zu finden ist, nämlich hier unten rechts quasi die europäischen Konservativen und Reformer und daneben die Fraktion Europa der Freiheit und Demokratie. Und diese zwei Fraktionen lohnt es sich jetzt im Folgenden sich mal genauer anzugucken. Die existieren jetzt im bestehenden Europaparlament. Wie sieht es bei denen jetzt aus? Zunächst sind das die beiden Fraktionen, die, wenn man sich mit extrem rechten, was ich mit dem Begriff meine, werde ich gleich noch erklären, mit extrem rechten Parteien beschäftigt, das sind die, auf die man als erstes stößt. Jetzt habe ich darüber geschrieben, Europafraktion mit extrem rechter Beteiligung ohne EVP, ohne die Europäische Volkspartei. Warum? Weil die Europäische Volkspartei, der Zusammenschluss der christdemokratischen, konservativen, großen Parteien, CDU, CSU ist da drin, die ÖVP aus Österreich, andere, die Gaullisten aus Frankreich sind da drin, aber eben auch die Partei, der ungarische Bürgerbund Fidesz, der in Ungarn seit 2010 die Regierung innehat und dort einen, zumindest für unser Jahrhundert und für unseren Kontinent, so muss man das schon sagen, beispiellosen sozialen Demokratieabbau und auch Umgestaltung des Landes vollzogen hat. Also die Tatsache, dass es keine Republik Ungarn mehr gibt, sondern nur einen Staat, der Ungarn heißt, und die Staatsform des politischen Systems nicht mehr als eine Art von Programm im Staatsnamen auftaucht, ist alleine schon Symbol genug. Und damit sind ja auch viele Inhalte verbunden, die ihr wahrscheinlich auch in den Medien letzten Jahren verfolgen konntet, verfolgen musstet, weil diese Entwicklung nun wirklich nicht erfreulich ist. Die sind, wie gesagt, Partner mit CDU, CSU, sitzen in derselben Fraktion. Es gibt auch keinerlei Anstalten, die dort in irgendeiner Art und Weise rauszubringen. Ganz im Gegenteil, die Konrad-Adenauer-Stiftung, die der CDU nahestehende britische Stiftung, bemüht sich redlich oder auch unredlich, wenn man es eben nicht gut findet, bemüht sich also unredlich darum, den Verfassungsprozess, der seit 2010 in Ungarn schon vonstatten geht, als einen spezifischen Ausdruck der ungarischen Eigenart, der ungarischen Rechtstradition zu interpretieren. Und außerdem hätte die ungarische Rechte ja sowieso große historische Verdienste, immerhin hätte sie ja den Sozialismus besiegt, also alles gar nicht so schlimm. Tolle Leute, tipptopp, deswegen können sich Orban und Merkel auch so gut verstehen. Egal, ob Orban hin und wieder mit Rücksicht auf nationale Populismen Merkel auch mal als Nazi beschimpft. Deswegen die zusammen in einer Fraktion. Jetzt aber die, wo man tatsächlich sagen kann, mehrheitlich sind da Parteien drin, die sich quasi rechts von diesen konservativen Parteien verorten. Wie da der Zusammenhang ist, sehen wir dann noch. Zum einen auf der hier jetzt linken Seite die Fraktion Europäische Konservative und Reformer, ECR abgekürzt nach der englischen Bezeichnung. Die wird manchmal auch in den Medien als europäische Konservative und Reformisten bezeichnet. Das ist reichlich irreführend, weil mit dem Reformismus der Arbeiterbewegung haben die nun wirklich gar nichts am Hut. Drin in dieser Fraktion sitzen die Delegationen der britischen Tories, also der Conservative Party von David Cameron, die jetzt an der Regierung ist, die polnischen Erzkonservativen von der Partei Peace, von den Brüdern Kaczynski und weitere sich selbst als gemäßigt darstellende und so auch wahrgenommene europaskeptische Rechtspartei. Das wäre die eine Fraktion. Die andere, Europa der Freiheit und Demokratie, da sind schon eher die zu verorten und versammelt, die etwas offener umgehen mit dem, was sie so vorhaben, auch wenn der Name der Fraktion etwas irreführend ist. Mitglied in der Fraktion sind unter anderem die dänische Volkspartei, die dänischen Rechtspopulisten, die italienischen Rechtspopulisten von der Lega Nord, die seit Anfang der 90er mal mehr, mal minder erfolgreich für eine Sezession des italienischen Nordens vom italienischen Staatsverband agitieren, aus zum Teil eben wohlfahrtschauvinistischen und rassistischen Gründen. Die griechischen Rechtspopulisten von der Laos-Partei, die ja nun, wie wir heute Mittag schon gehört haben, seit längerer Zeit nicht mehr in der politischen Arena zu finden sind. Und eben die UK Independence Party, die in den Medien hierzulande einstweilen als so eine Art britisches Pendant zur AfD, zu der wir gleich noch kommen werden, wahrgenommen wird, was insofern aber irreführend ist, als dass es die UK Independence Party, die dieses Pfund Sterling-Zeichen als Logo gewählt hat, schon viel, viel länger gibt, allerdings erst seit ein paar Jahren wirklich erfolgreich ist. Also wenn überhaupt, wäre die AfD das Pendant zur UK Independence Party. Ja, die europäischen Konservativen und Reformer würden sich ganz gewiss selbst verorten in einem demokratischen Verfassungsbogen, was immer das auch ist. Wenn man sich aber genauer mit diesen Parteien beschäftigt, dann muss man an dieser Stelle deutliche Fragezeichen setzen. Die Tories, die britischen Konservativen, ich will jetzt nicht anfangen von den verheerenden Entwicklungen, die seit dem rabiaten Sozialkahlschlag in den 80er Jahren Thatcher in Großbritannien begonnen sind, sondern ich will so ein paar Verbindungen, internationale Verbindungen aufzeigen. Die britischen Tories unter Thatcher war die erste etablierte Partei in Anführungsstrichen, den Begriff muss man in Anführungsstrichen setzen, weil die Rechtspopulisten den selber als so eine Art Negativbild nutzen, das war die erste gängige Mainstream-Partei, die Front National, die Partei von Jean-Marie Le Pen, als Gast auf ihren Parteitagen eingeladen hat in den 1980er Jahren. In einem großen antisozialistischen Bündnis war eben aus Sicht von Thatcher auch Platz für die offenen Rechtspopulisten. Das kann man jetzt natürlich sagen, das waren die 80er, da war Kalter Krieg, alles schlimm, aber was ist heute? Wenn man sich dann anguckt, woher die europäischen Konservativen und Reformer kommen, die haben eine Vorläuferorganisation, die nennt sich Europäische Demokraten. Und diese Vorläuferorganisation existiert nach wie vor in einem anderen Gremium auf Europaebene, nämlich in der Parlamentarischen Versammlung des Europäischen Rates, des Europarats, Entschuldigung. Dieser Europarat, in diesem Europarat sind auch Länder vertreten, um dort bestimmte diplomatische Noten eben zu verhandeln und bestimmte Richtlinien übernational zu verhackstückeln, die nicht in der EU sind. In dieser parlamentarischen Versammlung sind deswegen quasi Delegierte aus den einzelnen nationalen Parlamenten drin. Also aus dem Bundestag sind Mitglieder im Parlament, in der parlamentarischen Versammlung, aus der russischen Staatsduma, weil Russland eben auch da drin ist, die sind da alle zusammen. Und diese europäischen Demokraten existieren, wie gesagt, nach wie vor. Das Pendant hierzu, und wenn man sich dann anguckt, wer da so drin ist, dann wird es schon eindeutig. Also neben den Tories, neben der Partei der Gebrüder Kaczynski, neben den tschechischen Christdemokraten ist dort der dänische Volkspartei, die hier in der EFD drin ist, ist dort die Lega Nord aus Italien, ist dort die norwegische Fortschrittspartei des Massenmörders Anders Breivik, die jetzt quasi mit an der Regierung beteiligt sind in Norwegen, ist auch drin, interessanterweise, die Partei Einiges Russland von Präsident Putin aus Russland, aber auch die sogenannte Liberaldemokratische Partei Russland des Rassisten Schirinowski, der in den 90er Jahren hier durchaus zu Recht in Deutschland zeitweise Einreiseverbot hatte, aber auch die Partei der Region aus der Ukraine und last but not least, um diesen Zirkus der europäischen Demokraten komplett zu machen, die Partei MHP, die Grauen Wölfe, die türkischen Neofaschisten. Alle zusammen in einer Fraktion. Und jetzt kommt's, quasi jetzt wieder auf die Europaparlamentsebene gebrochen, die AfD orientiert auf die europäischen Konservativen und Reformer, vermeintlich unter dem Diktum, dass das quasi lupenreine Demokraten wären und man sich dort des Geruchs des Extremismus, wie es so schön oder unschön heißt, nicht aussetzen würde. Andere Parteien orientieren eher auf die Leute, die in dieser AfD organisiert sind, zusammengefasst sind, beispielsweise die Pro-Bewegung, die hier in NRW ja auch wichtig ist, würde sich eher dort oder vielleicht sogar noch weiter rechts verorten, vielleicht bei diesen beiden Herrschaften hier. Das sind Marine Le Pen, die Führerin der bereits genannten französischen Rechtspartei Front National, und rechts von mir auf dem Bild zu sehen Geert Wilders von der Partei für die Freiheit der Niederlande. Die haben sich im letzten Herbst, im November genauer gesagt, getroffen und haben auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben, dass sie zusammenarbeiten möchten in einem Zusammenhang, der in den Medien oft als internationales Rechtsbündnis bezeichnet worden ist. Kurz, warum das so besonders ist, dass die beiden zusammenarbeiten, ist so selbstverständlich nicht, trotz ihrer größtenteils übereinstimmenden politischen Inhalte. Denn es ist ein beliebtes Spiel in der europäischen Rechten, und das haben wir gerade schon am Beispiel AfD und europäische Konservative gesehen, bestimmte Rechtsparteien im Ausland als vorzeigbare Vorbilder darzustellen, als Erfolgsgaranten und andere eben als unrespektabel, als Schmuddelkinder, mit denen man nicht assoziiert werden will. Und die zwei waren wechselseitig bis vor kurzem der Auffassung, dass man miteinander nicht könnte. Das lag daran, dass Marine Le Pen und ihr Vater Jean-Marie der Auffassung waren, dass Geert Wilders eigentlich ein Lakai des US-Imperialismus wäre, der die Interessen Nordamerikas in Europa vertreten würde Und Wilders der Auffassung war, dass Front National alles Antisemiten wären. Und das ging eben in diesem Diskurs nicht zusammen. Sie haben jetzt pragmatische Gründe walten lassen und sind doch zusammengekommen. Warum? Um eine Fraktion bilden zu können im Europaparlament, braucht man ein gewisses Quorum. Und das besteht darin, mindestens 25 Abgeordnete, also Parlamentarier, aus 7 verschiedenen EU-Staaten zu haben. Es reicht also nicht, wenn die CDU jetzt beispielsweise 30 Abgeordnete hätte, alleine eine Fraktion zu bilden, sondern sie müsste aus mindestens 6 weiteren Staaten Parlamentarier mit ins Boot holen. Und das ist eine Hürde, die es sich zu nehmen lohnt, weil die Fraktionen im Europaparlament sind verbunden mit monetären Mitteln und mit Strukturen, die für die politische Arbeit ganz wichtig sind. Also die Öffentlichkeitsarbeit profitiert von EU-Strukturen ganz gewiss. Erstens, weil man mit dem Name Lieschen Müller-MDP, also Mitglied des Europaparlaments, eher in die Tagesschau kommt, als wenn man eben so eine Mandatsbezeichnung nicht vorzuweisen hat. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, Mittel zur Verfügung stehen, die man für Mitarbeiter nutzen kann, um Kampagnen zu entwerfen, um Öffentlichkeitsarbeit vorzubringen und so weiter. Deswegen hier also wohl eine pragmatische Überlegung. Bisher sind in diesem Bündnis die hier aufgeführten Parteien vertreten. Dieses Bündnis wird, sofern es eine Fraktion bilden kann, sich wahrscheinlich, so viel ist schon relativ sicher, den Namen Europäische Allianz für die Freiheit geben als Fraktionsname. Und mit von der Partie sind neben den bereits genannten die österreichische FPÖ von Heinz-Christian Strache, die bereits erwähnte Lega Nord, Flamsbelang aus Belgien, genauer gesagt aus dem flämischen Teil Belgiens, die Schwedendemokraten und die slowakische Nationalpartei SNS. Die Sache ist die, wenn man jetzt sich anguckt, wie die Verteilung im Europaparlament bisher war, würden die keine Fraktion zusammenkriegen, weil sie eben nach der Konstellation nur auf 22 Abgeordnete kämen. Jetzt muss man hinzusagen, das wäre allerdings, wenn das so wäre, die hätten nur 22, würden sich aber zusammenschließen wollen, wäre das insofern nicht hilfreich, als dass 2 der dort vorhandenen Parteien, nämlich die Lega Nord und die slowakische Nationalpartei, bereits in einer Fraktion drin sind, nämlich in der EFD. Man würde also Gefahr laufen, eine bereits bestehende Fraktion auseinanderzureißen. Man hat dieses Risiko doch eingegangen, das hat mehrere Gründe, auf die ich jetzt kommen werde. Nämlich, erstens, das quasi als Vorschub, zu diesen Parteien ist vor kurzem noch eine dazugekommen, die Estnische Konservative Volkspartei, die wahrscheinlich die Sache rund machen wird, dass tatsächlich aus 7 verschiedenen Ländern Leute sich gemeinsam als Fraktion konstituieren können. Aber die derzeitigen Prognosen für die Europawahl, die man natürlich immer unter Vorsicht genießen muss, wo die alle Umfragedaten immer mit Vorsicht zu genießen sind, aber doch eine Peilung sind, nämlich diese Prognosen sehen voraus, dass die europäische Rechte ziemlich abräumen wird am kommenden Sonntag. Election.de, eine ganz wichtige Seite mit Informationen über Wahlergebnisse und Wahlrecht, hat zum Beispiel getitelt vor einigen Tagen, künftig werden 20% der EU-Parlamentarier von der politischen Rechten gestellt. Also jeder 5. EU-Abgeordnete wird halt eben tatsächlich rechts von CDU, CSU, rechts von ÖVP, rechts von den konservativen Volksparteien zu verorten sein. Wie verteilt sich das im Einzelnen? Die EFD, die ich eben gezeigt habe, da gibt es im Moment Prognosen, dass sie so bis zu 56 Sitze bekommen könnten. Finde ich persönlich ein bisschen hochgegriffen, weil in diese Rechnung die Sitze der italienischen Protestbewegung 5 Sterne von Beppe Grillo einfließen. Mir ist bisher nicht bekannt, dass die ernsthaft erwägen, sich denen anzuschließen. Nichtsdestotrotz, selbst ohne Grillo und seine Leute hätten die immer noch ziemlich viel Zulauf und würden definitiv eine Fraktion bilden können. Diese neue Fraktion, EAF, würde bis zu 40 Sitze bekommen können und die europäischen Konservativen und Reformer 50. Summa summarum hätten wir dann also 120 bei einer, ja ich sag mal, konservativen Schätzung, 150 bei einer Maximalschätzung Sitze rechts von diesen konservativen Parteien als Fraktion. Hinzu kommen aber dann eben noch offen neofaschistische Parteien, über die ich jetzt heute aus pragmatischen Gründen nicht reden werde, weil die halt eben in Westeuropa gesamt betrachtet nicht so stark sind, nichtsdestotrotz natürlich sehr gefährlich sind, aber da werden eben auch Abgeordnete der NPD, der Goldene Morgenröte, der ungarischen Jobbik-Partei und vielleicht auch der British National Party eben auch sitzen. Die sind zu wenige, um eine Fraktion zu bilden, aber die sitzen auch da, sodass 150 Sitze, 160 Sitze nicht übertrieben wären. Der zweite Grund ist halt eben, wenn man sich anguckt, wie seit der letzten Europawahl die Sache sich in den einzelnen Ländern entwickelt hat. Ich werde jetzt nicht auf alle Einzelergebnisse eingehen. Das ist nur so als Richtwert. Rechts andersrum. Links von dem jeweiligen Schrägstrich findet man das Ergebnis von der letzten jeweiligen nationalen Parlamentswahl, also Bundestagswahl, Nationalratswahl, was auch immer. Und rechts davon eben das Ergebnis der Europawahl. Wenn wir dann zum Beispiel mit Österreich beginnen, wo die FPÖ letztes Mal 2009 bei der Europawahl 12,9 bekommen hat, waren sie bei der letzten Wahl wieder so in ihrem klassischen Feld, was sie an Stimmen erwarten können, nämlich bei 20%. Also jeder fünfte Stimmabgeber hat seine Stimme der FPÖ geliehen. Und diese Tendenz kann man im Prinzip so für viele Länder fortschreiben. Wenn man sich Frankreich anguckt, sieht man aber auch, wie das Europawahlrecht auch auf die Stimmabgabe einen Einfluss hat. Denn in manchen europäischen Ländern, zum Beispiel in England, aber auch in Frankreich, wird das nationale Parlament nicht nach Verhältniswahlrecht gewählt, sondern nach Mehrheitswahlrecht. Das heißt, je nachdem, wie es im Einzelnen ausgestaltet ist, gehen viele Stimmen verloren, weil unter Umständen vielleicht sogar eine relative Mehrheit, wie in England, reicht, um einen Abgeordnetensitz in einem Wahlkreis zu bekommen. Also 30% für die Tories, 20% für Labour, 10% für die Liberaldemokraten und dann die restlichen 50% auf kleinere Parteien. Und schon hätte der mit 30% der Tory den Sitz. Bei der Europawahl gilt zum Beispiel auch in England, aber auch in Frankreich die Verhältniswahl. Das heißt, Stimmen sind prinzipiell nicht verloren. Und da sieht man ganz deutlich eben auch in Großbritannien den Unterschied. Die letzte Unterhauswahl, wo eben nach Mehrheitswahlrecht gewählt wird, UKIP, 3,1%, also ganz marginal, keinen einzigen Sitz im House of Commons, drei Barone im House of Lords, aber die werden ja nicht gewählt, die werden bestimmt oder vererbt. Aber 15,9% bei der letzten Europawahl 2009. Heißt also, da hat das Wahlrecht eine Auswirkung darauf, wie gewählt wird. Also wie man eine Frage stellt, so bekommt man die Antwort. Das gilt beim Wahlvorgang ganz gewiss. Unten die Frage, was ist denn jetzt mit den Ländern, die ich noch nicht genannt habe, Deutschland vor allen Dingen, was immer so ein bisschen, zumindest Alexander Häusler von der FH Düsseldorf hat so bezeichnet als rechtspopulistisches Entwicklungsland. Also mit einem, wenn man das so sehen will, Modernisierungsbedarf in ganz dicken Anführungsstrichen bezeichnen könnte. Jetzt müssen wir aber erstmal ein paar Begriffe klären. Und das mache ich jetzt in der gebotenen Kürze. Ich habe jetzt viel von den Begriffen rechts, extrem rechts, rechtspopulistisch und so weiter gesprochen. Und die Assoziationen mit diesen Begriffen sind nun wirklich sehr mannigfaltig. Ich habe mal quasi drei Bildassoziationen zur Hand genommen, was man so klischeehaft als Bilder in den Kopf bekommen könnte, wenn man so den Begriff politisch rechts hört. Auf der einen Seite klar, der militante Neonazi als solcher zu erkennen, auf weiter Flur, in der Mitte der populistische Medienzar und dann schließlich die islamfeindliche Bürgerbewegung. Und der Kern der Sache ist tatsächlich, dass alle diese Sachen tatsächlich Ausdruck der politischen Rechten sind, aber nichtsdestotrotz ganz offensichtlich, jetzt mal rein phänomenologisch betrachtet, unterschiedlich sind und verschiedene Merkmale aufweisen. Deswegen würde ich dafür plädieren, wenn man von der extremen Rechten spricht, eben tatsächlich das nicht als an den Extremismusbegriff, den ich am Anfang schon verworfen habe, zu binden, sondern an die Vorstellung, dass es halt eben Kräfte gibt, die extrem hinter bereits erreichte Formen und Entwicklungsstufen von Demokratie zurückdrängen wollen. Also den Begriff extrem rechts an die Demokratie binden und nicht an eine formale Demokratie, sondern eine inhaltliche Demokratie. Und damit beruhige ich mich dann so ein bisschen tatsächlich auf der Vorstellung, dass Demokratie eben nicht am Werkstor aufhört, sondern darüber hinausgreifen sollte und alle gesellschaftlichen Bereiche größtmögliche Demokratisierung erfahren sollten. Damit haben einige Leute ein Problem. Hier seht ihr einige davon. Warum haben die damit ein Problem? Das hat historische Dimensionen, historische Gründe. Die wichtigste, historisch gesehen wichtigste Gruppe der extremen Rechten ist der Faschismus. Und der Faschismus ist trotz seiner Niederlage im Zweiten Weltkrieg nicht tot, sondern ist halt eben quasi reinkarniert worden, wäre das falsche Wort, aber hat halt überlebt als Neofaschismus. Und dieser Neofaschismus knüpft an den historischen Faschismus an. Der Gestalt, als dass er genau wie der historische Faschismus, allerdings unter anderen Bedingungen, bestimmte Funktionen erfüllt. Hier habe ich ein paar von diesen Funktionen im Anschluss an Reinhard Opitz aufgelistet. Wichtig fürs Verständnis und für die Abgrenzung der verschiedenen Segmente der extremen Rechten sind die letzten drei. Und das sind die terroristischen, gewaltausübenden Funktionen, die der Neofaschismus oder der Faschismus generell als historisches Phänomen auch ausüben muss. Weil der Faschismus geboren worden ist als Bürgerkriegspartei, als die bürgerliche Partei neuen Typus, wie das mal Palmiro Togliatti, ein italienischer Marxist, formuliert hat, die halt eben gegen die Feinde des Bürgertums, die Arbeiterbewegung, eben sich sowohl auf die Straße stellt als Massenpartei. Das ist eine Massenpartei, eine bürgerliche Massenpartei. Das ist was Anfang des 20. Jahrhunderts was komplett Neues, weil bürgerliche Parteien bis auf die konfessionell gebundenen Parteien eigentlich Honoratiorenparteien sind. Also so ein paar Leute mit Zylinder und Zigarre machen halt im Salon aus, wie Politik zu sein hat. Jetzt auf einmal müssen die Massen, die sich halt eben vor allen Dingen in Arbeiterparteien organisieren, da muss was entgegengesetzt werden. Das ist der Faschismus und das ist halt eben nicht nur die logische Sache, das ist so eine ganz klare terroristische Sache, weil diese Arbeiterbewegung muss zerschlagen werden, um halt eben den normalen Fortgang der Dinge ab einem gewissen Punkt gewährleisten zu können. Die Folgen sind bekannt, das hat 50 Millionen Menschen in Europa das Leben gekostet. Und das ist die Bilanz des Faschismus. Trotzdem ist er nicht weg, weil er nämlich im Kalten Krieg auf einmal wieder eine Funktion hatte, als auf einmal die Arbeiterbewegung sich zumindest teilweise staatliche Formationen schaffen konnte und diese halt eben auch bekämpft werden mussten. Das ist mein Vorschlag dafür, wie man den Neofaschismus begreifen könnte. Was hat es denn jetzt mit dem Rechtspopulismus auf sich? Hier habe ich mal so ein bisschen rechts oben so ein kleines Schaubild versucht, wie man sich die Sache vorstellen könnte. Eben politische Spektren nicht als Hufeisen, wo extreme Ränder sich wieder treffen, sondern eben als Skalen. Und in dem Falle sind quasi die Fliehkräfte auf der antidemokratischen Skalenseite, auf der antidemokratischen Achse, eben Rechtstendenzen, um das so zu formulieren, und am Ende dieser Rechtstendenzen steht der Faschismus. Weil der Faschismus diejenige Form bürgerlicher Herrschaft ist, die mit terroristischen Mitteln eben tatsächlich alle demokratischen Kräfte illegalisiert und der Vernichtung aussetzt. Und krasser geht es nicht. Dahinter ist keine andere Form terroristischer Herrschaft vorstellbar. Und das ist das Ding, weswegen man den Neofaschismus und den Faschismus historisch gesehen dort verorten muss. Wenn ich den Rechtspopulismus jetzt davon absetze, heißt es nicht, dass ich der Auffassung bin, dass das die freundlichere, angenehmere, vorzuziehende Variante dieser Geschichte wäre. Aber es gibt eben Unterschiede, die man sowohl analytisch berücksichtigen muss, aber auch wenn man sich eben als Antifaschist eben damit beschäftigt, eben in der Frage der Gegenwehr. Weil wenn man einen Gegenstand falsch benennt, kann man ihm irgendwie schlecht Herr werden. Deswegen der Vorschlag, den Rechtspopulismus wie folgt zu begreifen. Dabei stütze ich mich jetzt auf drei Kriterien: Struktur, Funktion und Ideologie. Die habe ich nicht selber entwickelt, sondern die habe ich auf der Grundlage von Forschung des vor kurzem leider verstorbenen Marburger Politikwissenschaftlers Reinhard Kühne. Da habe ich quasi dran angeknüpft. Der hat sich in den 60er Jahren in Westdeutschland mit der NPD beschäftigt: Struktur, Funktion, Ideologie einer neofaschistischen Partei. Und wenn man diese drei Kriterien anlegt, kann man politische Phänomene, politische Bewegungen sehr gut miteinander vergleichen und kann sich einen guten Begriff davon machen, womit man es eigentlich zu tun hat. Fangen wir also mit der Struktur an. Das, was ihr jetzt hier auf der Folie seht, ist auch nicht von mir, sondern von Tim Spier, der an der Uni Siegen die Professur für politische Bildung, für politisches System innehat, und der hat sich in seiner Doktorarbeit auch mit dem Thema Rechtspopulismus beschäftigt. Und der hat seine Arbeit eine Phänomenologie des Rechtspopulismus vorangeschickt, wo wir jetzt unten anfangen, Punkt 3 und 4, die sind, die am ehesten uns was über die Struktur dieser Parteien sagen. Denn anders als die terroristischen, faschistischen Formationen haben wir es hier mit bewegungsförmigen Organisationen zu tun, die eben keine klassischen Parteistrukturen kennen. Ganz zentral für den historischen Faschismus war der Welt der Arbeiter eben was entgegenzusetzen, was irgendwie da entweder eine negative Abziehfolie war oder das krasse Gegenstück dazu. Deswegen eine eigene Welt zu schaffen mit bestimmten Codes, mit bestimmten Sozialisierungsinstanzen, mit Lebensräumen, Sozialräumen, in die man eben stoßen sollte und dort die Leute organisierte, um sie eben an das System zu binden. Der Rechtspopulismus sieht das ein bisschen anders. Der kommt nämlich in der Zeit auf, wo der Neoliberalismus seinen Siegeszug beginnt. Und deswegen ist für den Rechtspopulismus gar nicht mehr so sehr die Masse als Geschichtsbeweger im Vordergrund, sondern Individuen. Und diese Individuen organisiert man am besten, so die Auffassung zumindest, in Bewegung, wo man eben punktuell sich mit bestimmten Sachen beschäftigt. Stadtteil XY, dort wird eine Moschee gebaut, dagegen muss mobilisiert werden und die Leute werden dann gebunden an eine bewegungsförmige Organisation. Das hat aber dann noch zusätzlich den Vorteil, dass man sich eben nicht beschäftigen muss mit, aus Sicht der rechtspopulistischen Führer, lästigen innerparteilichen Angelegenheiten. Weil wenn man eben keine klassische Partei hat, wo man eben Mitglieder hat, die vielleicht auch auf Parteitagen, Kongressen, was auch immer, ihre Meinung sagen wollen und auf die politische Willensbildung Einfluss haben wollen, dann hat man die Sache ganz gut ausgehebelt, indem alles irgendwie flottierend ist und dort die Entscheidungen anders getroffen werden. Das kann man auch statuarisch durchdeklinieren. Beispielsweise, die Lega Nord in Italien kennt 4 Stufen von Mitgliedschaften. die, die zahlen dürfen und die Klappe halten müssen, die, die zahlen dürfen und Flyer verteilen dürfen, jetzt, das ist jetzt satirisch gemeint, aber so, darauf läuft es hinaus. Und zwei Mitgliedsstufen, die dann schon eher so zum Inner Circle gehören und die dann tatsächlich auch bei Entscheidungen, bei Richtungsentscheidungen irgendwie was zu sagen haben. Anderes Beispiel, Holland, Niederlande, Partei für die Freiheit, hat genau zwei Mitglieder. Eine juristische Person, eine natürliche Person. Die natürliche Person ist Geert Wilders selber, als Parteichef wäre es auch doof, wenn man nicht in der Partei Mitglied ist. Und die Stiftung Geert Wilders als zweites Mitglied als juristische Person, über die wahrscheinlich eben auch die Wahlkampffinanzierung läuft. Und so kann man die Sache sich tatsächlich vorstellen, dass dort klassische Parteienstrukturen nicht an der Tagesordnung sind, denn es würde eben demokratische Mitsprache zumindest irgendwann vielleicht evozieren. Und das Problem hat die AfD jetzt vor kurzem auch auf ihrem Parteitag gehabt. Warum ich die AfD jetzt nenne? Die AfD hat letztes Jahr kurz vor ihrer Gründung einen Statuten, einen Satzungsentwurf veröffentlicht im Internet, in dem der Passus Mitgliedsrechte fehlte. Mitglieder hatten nur Pflichten, so war die Idee. Zum Glück letztendlich für die Inhalte macht es kaum einen Unterschied. Aber man hat sich auf dem Gründungsparteitag dann doch besonnen und hat gedacht, ja komm, genügen wir dann doch dem Parteiengesetz in Deutschland und machen wir doch noch so ein Passus Mitgliedsrechte rein. Also Mitglieder dürfen und so weiter. Aber vorher hatten in der Denkweise derer, die die Partei aus der Taufe gehoben haben, gab es nur Mitgliedspflichten. Und das ist alleine schon sehr bemerkenswert und auf jeden Fall muss man berücksichtigen. Dann drittens, wir gehen von unten nach oben, die Führung durch charismatische Führer. Während die faschistischen Parteien als antisozialistische Bürgerkriegsparteien immer auch so eine Art Gegenanschauung zum Sozialismus in die Welt zu setzen meinten und das im vermeintlich wissenschaftlichen Antisemitismus, der allerdings überhaupt nicht wissenschaftlich war, fanden, fehlt den Rechtspopulisten eigentlich so diese Integrationsideologie. Es gibt zwar Ideologien, die für die wichtig sind, aber ganz zentral ist der Führer. Der wird dann zwar nicht so genannt, es kann auch eine Führerin sein, aber wichtig ist, dass diese Person, die an der Parteispitze oder eben an der Bewegungsspitze steht, eine self-made person ist, die sich quasi analog zum neoliberalen Dogma im Konkurrenzkampf aller gegen alle in irgendeiner Form durchgesetzt hat und am besten mit fremder Hände Arbeit sich selbst irgendwas aufgebaut hat. Beispiel Jörg Haider. Jörg Haider war Zeit seines Lebens einer der größten Großgrundbesitzer in Kärnten, hatte jedoch keine Scheu, sich als der österreichische Arbeiterführer zu gerieren. Kurz bevor er zum FPÖ-Vorsitzenden 1986 gewählt wurde, ist er nämlich durch eine Erbschenkung eines in den deutschnationalen Traditionen Österreichs verhafteten Bekannten von ihm, ist er zum Großgrundbesitzer aufgestiegen. Und damit war klar, der ist einer von uns und an die Spitze mitnehmen. Und das kann man durchdeklinieren für viele andere rechtspopulistische Parteien. Berlusconi zum Beispiel, der auch für sich selber reklamierte, mit eigener Hände Arbeit alles irgendwie geschafft zu haben, sein Medienimperium, war auch so ein Typus, der eben deswegen, weil er nicht aus den klassischen Politikerriegen kam, das als Bonus einsetzen konnte. Die Punkte 1 und 2 verweisen dann schon auf die Ideologie oder die Programmatik der rechtspopulistischen Parteien. Denn dieser charismatische Führer an der Spitze appelliert an ein Volk. Und dieses Volk ist aber nicht die Masse der Beherrschten, wie man den Volksbegriff ja auch fassen könnte, sondern dieses Volk ist identitär begriffen. Und dieser Volksbegriff ist deswegen meistens verbunden mit der Vorstellung, dass es einen Normalbürger gibt in der Gesellschaft, der irgendwie nicht mehr zum Zuge kommt. Und dann werden bestimmte Stereotypen von Leuten, die angeblich geschützt werden müssten, deren Anwälte man sich darstellt, werden dann eben bedient. Dieses Volk, diese Normalbürger haben zwei Feinde, auf der vertikalen und der horizontalen Ebene, so die Vorstellung der Rechtspopulisten. Auf der vertikalen Ebene ist die Idee, dass dieses Volk, diese Normalbürger verraten worden sind von den Politikern oder von den Funktionären oder von wem auch immer. Dann werden ohne Rücksicht auf politische Couleur oder auf Verortung des jeweiligen Verbandes, werden da herausragende Persönlichkeiten einfach in einen Topf geworfen. Also wenn man sie schon kritisiert, Wirtschaftsbosse genauso wie Gewerkschaftsfunktionäre, Politiker aus dem linken Spektrum genauso wie konservative Politiker. Alles dasselbe, alles Verräter, die den Normalbürger eben nicht mehr im Blick haben. Weil, und dann kommt das horizontale Feindbild ins Spiel, es nämlich anscheinend Kräfte in der Gesellschaft gibt, die diesen Normalbürgern ans Leder wollen. Und das sind eben horizontal betrachtet Leute, die eigentlich nach dem Gleichheitsgrundsatz Gleiche sein müssten, aber in der Auffassung der Rechtspopulisten keine sind. Und das können auch sehr verschiedene Gruppen sein, je nach Ort, je nach Zeit, je nachdem, was gerade für Konflikte akut sind. Ganz beliebter Feind der Rechtspopulisten im Moment ist der Moslem. als vermeintlich fremdkultureller Eindringling, der seine Bräuche hier zu Lasten der normalen Lebensbräuche des Normalbürgers hier verbreiten würde. Stichwort Islamisierung. Andere Feindbilder lassen sich genauso aufmachen. Erwerbslose, Leute mit anderen privaten Lebensformen etc. pp. Das wäre soweit Struktur und schon erste Hinweise zur Ideologie. Dann kann man so ein bisschen zusammenfassen, dass mit Hans-Georg Beetz, den ich hier zitiere, dass die Ideologie des Rechtspopulismus sich in einem Spannungsfeld befindet zwischen neoliberalistischen Wirtschaftskonzeptionen, das kann man für die Parteien alle nachprüfen, und einer antiliberalen, autoritären Ideologie. Antiliberal heißt hier gegen Freiheitsrechte gerichtet. Also die Vorstellung, dass die Probleme, die der Neoliberalismus ja nun mal einfach produziert, durch seine auf Ungleichheit gerichtete Werteskala, dass diese Probleme eben nicht durch bestimmte sozialpolitische Maßnahmen oder Eingriffe zu beheben wären, sondern eben durch den Polizeistaat. Dass also die, die im Rahmen dieses neoliberalen Kampfes aller gegen alle auf der sogenannten Verliererseite sind, die sind, denen man auch die meiste Repression antun müsste, um quasi Abweichung von der Norm zu ahnden. Deswegen also Sozialstaat mit einem Polizeiwagen sozusagen. Das ist der Lösungsvorschlag des Rechtspopulismus. Damit einhergeht dann eben die Adaption von bestimmten Vorstellungen der intellektuellen neuen Rechten, vor allem des Ethnopluralismus, also der Vorstellung, dass jetzt nicht mehr die klassische Wertunterscheidung mit Schädelvermessung, mit Stammbäumen, mit Blutlinien, also dieser ganze Unsinn, den die Faschisten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu einer Wissenschaft erhoben haben und übrigens auch schon vorher reichlich Leute, sondern die Vorstellung, dass jetzt nicht mehr die Rasse und das Blut das entscheidend ist, sondern die Kultur, was immer das auch sei. Und diese Kultur kann eben dann national konnotiert sein, religiös, wie auch immer, also Abendland gegen Islam und so weiter, beispielsweise als Front, die man da aufmachen kann. Abschließend wäre dann zu sagen, was ist die Funktion des Rechtspopulismus? Da habe ich ein Zitat, das kann man dann vielleicht später im Anschluss an den Vortrag noch diskutieren. Ich werfe es jetzt einfach mal nur euch an die Köpfe. Und zwar sammelt der Rechtspopulismus im Rahmen der gesellschaftlichen Auseinandersetzung eine parlamentsfähige Massenbasis für administrativ-autoritäre Politik und tut dies im Spannungsfeld zwischen Partei und Sammlungsbewegung. Soweit wäre eine Definition des Rechtspopulismus zu darzubringen. Darüber kann man, wie gesagt, noch diskutieren. Ich würde jetzt aber gerne noch ein paar Beispiele für den Rechtspopulismus bringen in den letzten 15 Minuten, die ich jetzt noch ungefähr reden wollen würde. Und zwar ist die Sache die, dass der Rechtspopulismus so neu, wie er sich darstellt und so unverbraucht, wie er zu sein scheint und wie ihn auch die Medien darstellen, nicht ist. Ganz kurz, seit nach dem Zweiten Weltkrieg gab es rechtspopulistische Parteien in Europa. Das jetzt nur kurz als Faktum. Die gibt es noch immer. Ich will nur eine Sache rausstellen, um zu zeigen, wie flexibel und wie geschickt die rechtspopulistische Demagogie, die Agitation ist. Und zwar auf der ganz rechten Seite, hier seht ihr hier ein Plakat des ungarischen Bürgerbundes Fidesz. Wie gesagt, seit 2010 an der Regierung, an der Macht kann man eigentlich sagen, um es genauer auf den Punkt zu bringen. Das ist ein älteres Plakat, da waren sie noch nicht als rechtspopulistisch zu klassifizieren. Auch heute würden ganz viele Leute jetzt sagen, oh Gott, das sind doch keine Rechtspopulisten, vor allem die Adenauer Stiftung würden natürlich hier vehement widersprechen. Aber hier sieht man schon sehr deutlich Vorläufer von einer sehr geschickten Agitation, die man sich auch wirklich auf der Zunge zergehen lassen muss. Dieses Plakat zeigt oben den bei Staatsbesuchen in den früheren osteuropäischen sozialistischen Staaten gängigen Bruderkuss, hier in dem bekannten Bild Honecker und Brezhnev. Darunter küssten sich auch zwei Leute, und zwar ein junges Paar, ganz offensichtlich verschiedenen Geschlechts. Dazwischen dann eine Parole, ich kann kein Ungarisch, man hat mir gesagt, dass der Slogan heißt, entscheiden Sie sich. Entscheiden Sie sich also, auf der einen Seite spielt dieses Plakat mit antisozialistischen Ressentiments, mit Antikommunismus, mit der Ablehnung eben der Herren oben und der mit ihnen verbundenen Ideologie. Auf der anderen Seite ist da natürlich ein ganz heteronormatives Konzept mit verbunden. Also die Vorstellung, dass der Kuss zwischen zwei Männern eben wieder natürlich wäre und dass da unten eben eine gute Sache wäre. Also hier Homophobie und Antisozialismus in einem Plakat sehr geschickt miteinander vermengt und auf den ersten Blick ja durchaus sozial akzeptabel, ist ja nur ein Plakat, ist ja nichts Schlimmes, da werden keine Menschen auf den ersten Blick diffamiert, aber so kann es funktionieren. Und diese Offenheit der Begriffe und der Parolen ist auch, glaube ich, so ein bisschen die Gefahr. Jetzt würde ich gerne so ein bisschen darauf eingehen, wie sich das in Deutschland darstellt. Und zwar seit einigen Jahren Parteien, die man ganz definitiv dem Rechtspopulismus zuordnen kann, die den Begriff Rechtspopulismus sogar als Eigenkennzeichnung für sich reklamieren. Und zwar ganz zentral hier in NRW die sogenannte Bürgerbewegung pro NRW, die seit, ja, ich glaube 1999 erstmals, 96 erstmals gegründet in Köln, als Pro Köln, als Keimzelle, dann ab den späten 90er Jahren zu Wahlen angetreten, seit den frühen 2000ern auch erfolgreich, seit 2004 im Kommunalparlament in Köln und dort auch erstmal leider nicht aus der politischen Landschaft wegzudenken. Die haben dann versucht, mit Pro NRW die Sache so ein bisschen zu exportieren, ist ihnen je nach der Struktur von NRW mal mehr, mal weniger gelungen. Treten auf jeden Fall jetzt zur Europawahl an. Hatten zwischenzeitlich mit den altbekannten Republikanern sich verbündelt. Dieses Bündnis ist inzwischen wieder zerbrochen. Aber beide Parteien haben die Hürde, Unterschriften für den Wahlantritt zusammen geschafft und stehen deswegen beide am Sonntag beim Europawahlzettel eben auf dem Stimmzettel. Jetzt ist das Problem für Pro-NRW. Pro-NRW versucht ganz deutlich, die Islamkritik, das, was so als ihr Markenkern, Markenzeichen verstanden werden kann, nach vorne zu bringen. Islamkritik für Deutschland. Pro-NRW tritt zur Europawahl an, um Islamkritik ins Europaparlament zu tragen. Also wer was gegen den Islam hat, muss am Sonntag Pro-NRW wählen. Das ist die einfache Botschaft. Das Problem ist, dass die Islamkritik zur Sarrazin-Debatte wahrscheinlich ein stärkeres Zugpferd gewesen wäre im Moment. Zumindest nach meinem Dafürhalten überlagern andere Konflikte so ein bisschen diese Schiene. Das heißt nicht, dass die ungefährlich sind, aber ich glaube, so richtig was ziehen werden die am Sonntag nicht. Woran liegt das noch? Die Partei heißt tatsächlich zwischen Rostock und Freiburg Pro-NRW. Und das ist ein Problem. Ich war jetzt vor kurzem in Hannover und da hängen tatsächlich Plakate einer Partei, die Pro-NRW heißt. So, und die Sache ist natürlich, wenn man diesen vermeintlich unpolitischen, volksbürgernahen Markenkern NRW irgendwie ziehbar machen will, dann ist es schlecht, irgendwie die Leute in Riesa davon überzeugen zu wollen, warum sie dort eben für Nordrhein-Westfalen sein sollen. Das ist das Problem, eins der Probleme von Pro-NRW. Kurz zu den Republikanern, auch sie nicht der Rede wert eigentlich, die versuchen eigentlich noch so die Reste an Strahlkraft, die sie mal in den 80er und 90er Jahren vor allen Dingen hatten, so rüber zu retten in dieses Jahrzehnt. Man merkt aber so, von der Themengebung her orientieren sie sich sehr stark an dem, was die AfD eigentlich schon besetzt hat, stoppt den Eurowahn, Turmbau zu Brüssel. Und warum Republikaner wählen, die man damit nicht zunächst assoziiert, wenn man quasi das Original in Anführungsstrichen in Form der AfD hat. Deswegen auch schon zu diesem Segment AfD und Umfeld. Ich bin dazu übergegangen, die AfD erstmal als Formation zu bezeichnen, als Kräfte, als politische Kräfte, die sich auf dem Weg zum Rechtspopulismus befinden. Das hat verschiedene Gründe, aber die können wir ja vielleicht gleich noch im Anschluss diskutieren. Ich will ganz kurz nur was zur Vorgeschichte sagen und dann auch schon so ein bisschen überblenden zu dem Europawahlkampf, den die AfD führt, und dann zum Kommunalwahlkampf. Die AfD ist, Zitat von Dieter Stein, dem Chefredakteur der Jungen Freiheit, der weiteste Vorstoß, der mit uns etwas zu tun hat. Also die politische Rechte in der Bundesrepublik, die seit vielen Jahren daran werkelt, wie man eben rechts von der vermeintlich inzwischen zu sehr sozialdemokratisierten CDU-CSU etwas etablieren könnte. Das ist das, worauf die ihre Hoffnung setzen. Und deswegen kommen da eben auch so viele Segmente der politischen Rechten zusammen. Die kommen aber nicht einfach so ohne Zutun zusammen, sondern es gibt eben eine Vorgeschichte in Form der Wahlalternative 2013. In dieser Wahlalternative sammelten sich verschiedene Wirtschaftsprofessoren, die jetzt zum Teil eben auch in der AfD federführend dort Mitglied sind oder Vorstandspositionen oder Spitzenpositionen einnehmen, aber eben auch Teile des Großunternehmertums in Deutschland, vor allen Dingen in Gestalt von Hans-Olaf Henkel, seines Zeichens Expedi-Chef, der eben schon seit sehr, sehr vielen Jahren in verschiedenen Formationen, vor allen Dingen in sogenannten Thinktanks, versucht, eine Reform der Reformfähigkeit Deutschlands an den Start zu bringen. Also Agenda 2010 war noch nicht genug, das muss noch weitergetrieben werden. Und jetzt scheinbar auf das Parteivehikel setzt, weil in Deutschland die Parteien nun mal eine wichtige Rolle in der Bestellung des politischen Personals spielen. Deswegen also hier Henkel, der jetzt vor kurzem auch in die AfD eingetreten ist, prompt auf Platz 2 der Europawahlliste gewählt. Also auch hier ganz untypische Strukturen. Jemand, der gerade einen Tag Mitglied ist, wird direkt auf Platz 2 einer Liste gewählt. In einer demokratisch strukturierten Partei würde das zumindest starken Widerstand an der Basis finden. Aber dort ist man eben darauf orientiert, dass diese Führer, diese Experten die Sache schon richten werden. Ich überspringe jetzt ein paar Sachen zum letzten AfD-Parteitag, um zur aktuellen Wahlkampagne zu kommen, die, glaube ich, so ein bisschen auch das Kernstück ist, mit dem man sich irgendwie so auseinandersetzen muss. Weil die Inhalte, die hier stehen, die begegnen einem ja schließlich allenthalben und kommen nicht immer nur offen als AfD-Propaganda daher. ganz klar zu sagen ist, die AfD hat die Rechtskurve, die sie im Bundestagswahlkampf schon eingelegt hat, nochmal verschärft. Und sie haben in der Kurve nochmal auf das Gaspedal gedrückt und haben aus dem eine vermeintliche political correctness angreifende Forderung Mut zur Wahrheit, so war die Kampagne bei der Bundestagswahl, jetzt in eine nationale Erzählung umgewandt, Mut zu Deutschland. Passend dann mit Schwarz-Rot-Gold auf dem Wahlplakat. Und die Zitate von Henkel und Lucke lassen sich da analog drüberlegen. Henkel sagt, es ist überhaupt nichts dabei für das nationale Interesse Deutschlands einzutreten. Lucke hat gesagt, Kanzlerin Merkel vertritt nur die Interessen ihrer Partner. Also hier auch der Vorwurf des nationalen Verrates an die Regierung, ein klassisches rechtes Thema. Und hier also die das nationale Interesse für sich selbst reklamieren. Mut zu Deutschland. Die Schweiz ist für Volksentscheide, wir auch. Die DGB-Jugend Südwestfalen hat daraus persiflierend zu Recht gemacht, die Schweiz diskriminiert Religionen, wir auch. Und das ist tatsächlich der Punkt, wo es hingehen soll. Die Vorstellung, mit direktdemokratischen Mitteln, mit plebiszitären Mitteln eben undemokratische, rückwärtsgewandte Inhalte durchzusetzen. In der Schweiz klappt das, wie man sieht, seit vielen Jahren ziemlich prima. Dann etwas, was an unmittelbare Ängste und Bedürfnisse vieler Leute anknüpft, nämlich an den Schutz der privaten Kommunikation und der Privatsphäre generell. Ein Plakat, Washington spioniert, Brüssel diktiert, Berlin pariert. Auch hier wieder der Vorwurf des nationalen Verrates, Berlin macht zu wenig, Berlin müsste sich zur Wehr setzen gegen Brüssel und Washington. Suggeriert aber zugleich, dass in Brüssel nicht eine ganze Menge Berlin drinsteckt, wenn man sich die führende Rolle Deutschlands in der EU zum Beispiel einfach mal vor Augen hält und suggeriert auch, dass nur Washington, was immer das auch sei, dazu komme ich jetzt gerade noch, nur Washington spionieren würde. Also nicht auch Inlandsdienste in Deutschland und nicht vielleicht sogar private Firmen, Stichwort Datenklau. Also da wird das Problem der Bedrohung der Privatsphäre auch nach außen verlagert. Washington, und deswegen betone ich das jetzt nochmal, eben hatten wir die Sache mit Ungarn, Homophobie und Antisozialismus. Was ist Washington? Normalerweise würden jetzt die meisten sagen, es ist die Hauptstadt der Vereinigten Staaten von Amerika, aber wer möchte, kann da gerne auch die Ostküste lesen. Und das ist tatsächlich der Punkt der rechtspopulistischen Agitation, die Begriffe so offen zu lassen, dass sie eben tatsächlich auch anknüpfungsfähig sind für weiter rechtsstehende Inhalte. Also Ostküste als Stichwort eben für das vermeintlich die Welt beherrschende oder zur Weltherrschaft strebende, da ist man sich nicht ganz einig, Judentum. Dann der Klassiker einer jeden rechten Wahlkampagne unten links. Einwanderung braucht klare Regeln. Hier natürlich ganz sozial nett verpackt. Verweis auf das kanadische Einwanderungsmodell. Kein Mensch in der AfD kann wahrscheinlich erklären, was das spezifische kanadische Immigrationssystem sein soll. Aber das ist anscheinend gut. Jedenfalls, das ist so der Kern. Ihr habt wahrscheinlich schon, also es war ja nun wirklich viral, wie man das heutzutage nennt, im Internet, diese Vergleich der NPD-Plakate und der AfD-Plakate, die Themen, die Ansprüche, die Wahl der Themen und Motive ist tatsächlich sehr ähnlich. Deswegen möchte ich da jetzt wenig zu sagen. Was für die AfD sehr wichtig ist, ist, dass sie sich als bürgerlich, demokratisch, als Konservative vielleicht, aber auch liberal, auf jeden Fall keine Extremisten, keine Neonazis, keine Faschisten, keine, wie auch immer, als anrüchig konnotierten Menschen darstellen können. Diese Darstellung hat an allen Ecken und Enden ziemliche Probleme, weil halt eben immer wieder ans Tageslicht kommt, wer sich beispielsweise in bestimmten Landesverbänden in der AfD organisiert, was da für Inhalte diskutiert werden, was der AfD nahestehende Jugendorganisation JA, Junge Alternative, so viele Sachen im Internet postet. Also die Sachen sind ziemlich bekannt. Für Siegen weniger bekannt ist die Herkunft des Spitzenkandidaten der AfD, hier zur Kommunalwahl Carsten Lang. Carsten Lang ist seit 2013 Mitglied der Alternative für Deutschland. Der ist hier, also ich fange mal wieder unten an. Unten sieht man ihn so, wie man ihn jetzt wahrscheinlich öfters in der Fußgängerzone in Siegen sehen wird, als Wahlkämpfer für eine neue, unverbrauchte Partei, die sich anschickt, die Interessen der Bürger zu vertreten. Da ganz typisch auch mit AfD-Shirt. Also ein Aktivist ganz offensichtlich mit Megafon ist er da und immer am Start und offensichtlich jemand, der Kernearbeit nicht scheut. Oben sehen wir auch Carsten Lang. Carsten Lang da allerdings nicht in der AfD, die es damals noch nicht gab, sondern in der German Defense League. German Defense League, also ich erkläre mal kurz, was es damit auf sich hat. Die German Defense League ist der bundesdeutsche Ableger, der Versuch, nach Deutschland zu importieren, die English Defense League. English Defense League ist eine seit ich glaube 2009 haben die sich gebildet in England, vor allen Dingen aus Teilen, muss man sagen, der Hooligan-Szene sich rekrutierende straßenaktivistische Formation, die der Auffassung ist, dass England in seiner liberalen Verfasstheit bedroht wird von islamischen und anderen Parallelkulturen, gegen die man sich stützen müsste, indem man zum Beispiel in diese Viertel marschiert und da eben Show of Strength, also zeigt, dass man da ist, dass man als Engländer irgendwas mal Engländer bleiben will, dass man seine Identität nicht verlieren möchte. Der, einer der Chefs von der English Defensive oder ehemalige Chef, inzwischen ist er da auch raus, der Tommy Robinson ist sein Spitzname, sein echter Name ist Stephen Yexley Lennon, der kommt aus der British National Party und auch wenn die English Defence League immer vehement bestreiten würde, faschistisch zu sein, narzisstisch zu sein, also Vorbilder von denen sind zum Beispiel Churchill, den man dann als Antifaschisten versucht darzustellen, diese Idee des britischen Nationalismus, der vermeintlich demokratisch ist, hat an allen Ecken und Enden allerdings wirklich Probleme, weil wenn man sich anguckt, wie zum Beispiel die Aktivisten der English Defence League auf Facebook sich äußern, parteipolitisch, dann sind da die Sympathien ziemlich gleich verteilt. Ein Teil ist für die Tories, die sind halt dann doch irgendwie so angeblich die Interessensvertretung. Ein Teil ist für die British National Party, also für die Neofaschisten. Andere finden die UK Independence Party gut. Und was da alles so an rassistischen Sachen, Gewalttaten aus der Richtung der EDF, also der English Defence League gekommen ist, brauche ich jetzt alles im Einzelnen nicht zu erläutern. Fakt ist aber, Carsten Lang war Teil des Versuchs, diese German Defence League hier nach Deutschland zu bringen und war ein Aktivist der German Defence League Division Siegerland. Die hatten halt auch so eine Sektion. Und er ist Spitzenkandidat der AfD für den Stadtrat, also erster Platz auf der Ersatzliste und für den Kreistag. Also offensichtlich jemand, der dort in der AfD nicht zu den Hinterbänklern gehört. Wenn man auf die AfD-Seite geht und dann mit einem Parteitelefon, so ist da der Begriff, sich verbinden lassen will, ist da auch, so zumindest steht es dort auf der Seite, Carsten Lang am anderen Ende der Schnur oder am anderen Ende der Leitung. Der Westen.de hat sich bei der Gründung der AfD, da bei die Mitgliederversammlung gesetzt, Stunde Null für die Eurokritiker auf der Westen.de und hat dort geschrieben, die AfD ist auch eine Partei für Menschen wie Carsten Lang aus Siegen, der, Zitat, unpolitisch war bis zum Jahr 2012, bis dieser Rettungsschirm ISM kam. Jetzt sind diese Bilder, die wir da sehen, tatsächlich aus dem Jahre 2012 und vielleicht ist diese Frage der zeitlichen Einordnung seines politischen Engagements noch nicht mal gelogen. Fakt ist aber, dass er sich schon in sehr eindeutigen Szenen vorher engagiert hat. Hier, um das noch kurz zu erläutern, wo wir ihn hier sehen. Das eine ist beim Tag der Patrioten hier rechts in Berlin, 3. Oktober 2012. Das war eine Demo der Bürgerinitiative für Meinungsfreiheit und Demokratie gegen Bevormundung, wahrscheinlich initiiert von Karl Schmidt mit K., ehemals in der Partei Die Freiheit, also die rechtspopulistische Partei, die versucht hat, dieses Modell von Gerd Wilders nach Berlin tatsächlich zu transformieren und die Bürgerbewegung Pax Europa, die hier aus dem benachbarten Hessen kommt, die eben auch die vermeintliche Islamisierung und Überfremdung als Hauptproblem inkriminiert. NPD war auch anwesend, war aber, das Auftreten der NPD trug aber zur Zersplitterung der Demo bei, weil die halt eben nicht respektabel sind und nicht dazugehören. Dann links oben sieht man ihn auch bei einer Patriotendemo am 11.12.2012. Dort war der inzwischen wegen bandenmäßigen Betrugs vor Gericht stehende Jörg Uckermann von der Partei Pro Köln einer der Redner und Carsten Lang, zumindest laut den Quellen, die ich konsultieren konnte, hat er dort geredet. Wahrscheinlich war er auch als Carsten aus dem Siegerland, so zumindest auf PI News, Unterstützer einer Mahnwache für den bereits erwähnten Tommy Robinson, der Ende 2012 kurzzeitig im Gefängnis war, wurde natürlich inszeniert als riesengroße Hetze gegen vermeintliche Oppositionelle in England. Fakt ist, er ist illegal mit falschen Papieren in die USA eingereist und da ist es egal, welche politische Richtung man vertritt, das ist nun mal einfach in England eine Straftat. Dafür hat er wahrscheinlich bei einer Mahnwache mitgemacht in Berlin. Zitat aus PI News, die Siegerland-Division grüßt Tommy Robinson und die IDL. Also hier ganz klar auch eben die, äh, die Orientierung auf die Vorbilder in Großbritannien, jetzt offensichtlich hier in der AfD am Start. Die AfD muss sich also ganz eindeutig die Frage gefallen lassen, was für Leute hat sie da unter ihrem blauen Regenschirm eigentlich am Start. Zurück zu Europa. Und damit schließe ich dann jetzt auch hier. Das hier ist ein Bildkommentar des Center for European Studies zu der Frage, wie die Europawahl und das Erstarken der politischen Rechten sich auswirken könnte. Auch hier wieder der Einschub, dass ich diese Darstellung Misslungen und Irrlungen zugleich finde. Misslungen deswegen, wenn man sich überlegt, wer dieses Center for European Studies ist. Es ist nämlich der Think Tank, der Europäischen Volkspartei, die ich am Anfang genannt habe, nahesteht. Und die tun also so, also um das Bild mal kurz zu erläutern, für alle jetzt vielleicht, die es hinten nicht so gut sehen können, hier sind die vermeintlich offenen Grenzen Europas und an diese Grenzen werden, also Le Pen and Wilders New European Map, werden da Scheren angelegt und die Regionen kommen quasi werden wieder auseinandergerissen. Jetzt liegt die Demagogie in der ganzen Geschichte natürlich darin, dass die Europäische Volkspartei erstens durch ihre Politik in den letzten Jahren mit Schuld daran hat, dass diese rechtspolitischen Parteien so hochgekommen sind und zweitens hier suggeriert wird, hier unten sichtbar, dass keine Grenze zwischen Afrika und EU bestehen würde, an denen nicht seit den 80er Jahren 20.000 Menschen gestorben wären. Und das ist natürlich eine Form der Realitätsverleugnung, wie sie eben tatsächlich für die christdemokratischen konservativen Parteien gängig sind. Aber nichtsdestotrotz finde ich die Karikatur insofern oder diese Darstellung insofern gelungen, als dass sie eben ein Problem aufzeigt, den die politische Rechte hat. Und darauf möchte ich mich jetzt eher spezifizieren. Denn Parteien, die den Ultranationalismus als Kern ihrer Ideologie bestimmen, haben es in der Regel schwer, international zu einer Übereinkunft, zu einer Zusammenarbeit auf längere Hinsicht zu kommen. Und das ist, wenn wir auch jetzt bis Sonntag nicht viel daran machen können, dass die 20% der Sitze im EU-Parlament haben werden, zumindest ein Widerspruch im gegnerischen Lager, den man zumindest berücksichtigen sollte. Und das lässt sich auch zeitgeschichtlich nachweisen. Die bisherigen Versuche, rechte Fraktionen im EU-Parlament zu konstituieren, sind fast alle, bis auf die ich gerade eben am Anfang genannt habe, schiefgegangen. Beispielsweise in den frühen 90ern, als sich die italienischen Neofaschisten und die Republikaner, die westdeutschen Republikaner, in eine Fraktion begeben wollten und die Frage aufkam, ob Südtirol Teil des italienischen Nationalstaates ist oder zum deutschen Kulturraum gehört. Diese absolut zentrale Frage war dann letztendlich ausschlaggebend für die Tatsache, dass diese Fraktion auseinandergebrochen ist. In den 2000er Jahren gab es eine noch weiter rechtsstehende Fraktion, eine neofaschistische Fraktion, ITS, Identität, Tradition, Souveränität, die sich deswegen auseinandergebrochen ist, weil die großrumänische Partei es nicht so prickelnd fand, dass ihre italienischen Gesinnungsgenossen in Italien gegen Rumänen agitierten und die eben als Übeltäter, Missetäter und Problemursache für alles Mögliche heranzogen. Auch da der Ultranationalismus als Chance für die, eben damit zu punkten, aber eben auch als Problem perspektivisch tatsächlich in irgendeiner Form diese Strukturen auch nutzen zu können. Das alleine wird natürlich nicht reichen, um mit denen fertig zu werden, aber die anderen Möglichkeiten können wir ja jetzt vielleicht diskutieren. Soweit erstmal von meiner Seite. Dankeschön. Weil ich halt nur noch eine halbe Stunde hier sein kann, dann steht das von der Frau. Ja, wollen wir jetzt erst eine Pause machen oder wollen wir direkt in die Diskussion übergehen? Pause ist schlecht, ne? Das stellt sich dann egal. Gut, also gibt es irgendwelche Punkte, die man vielleicht noch vertiefen wollte, oder? Du hast im Prinzip den Faschismus als Modernisierungsversuch der Konservativen sozusagen dargestellt, wenn ich das richtig verstanden habe, in den Rechtspopulismus. Ja, ich wollte auf die Struktur eingehen. Das heißt, so wie ich dich verstanden habe, hast du den Faschismus als moderne Bewegung sozusagen oder Anpassung an des Konservatismus an die Moderne sozusagen dargestellt, mit einigen Änderungen auch daran und in der Folge den Rechtspopulismus wieder als veränderte Modernisierung, sozusagen neoliberale Modernisierung heute. Dabei scheinen mir aber irgendwie so die Bezüge des Konservatismus, also des Rechtspopulismus, auf den Konservatismus größer zu sein als auf den Faschismus, so wie du es dargestellt hast. Kannst du da Ähnlichkeiten oder Unterschiede nochmal ein bisschen stärker rausklamüsern? Ja. Wollen wir erst sammeln oder soll ich? Musst du ja entscheiden. Dann mache ich direkt. Also die Frage, inwieweit Übereinstimmung, Unterschiede Konservatismus, Rechtspopulismus und Faschismus, wie die miteinander auf einen Nenner zu bringen sind. Also die Sache ist die, Konservatismus, Faschismus, Rechtspopulismus sind alles konservative Bewegungen. Konservativ in dem Sinne, dass das ein bestimmtes Element, in das diese Gesellschaft ganz stark bestimmt bewahren möchte. Und das hat eben mit der ökonomischen Struktur unserer Gesellschaft zu tun. Nämlich alle sind insofern konservativ, als das Privateigentum und Produktionsmittel konservieren, bewahren wollen. Aber in diesem Programm, in diesem Grundsatzprogramm, in dem sie sich übereinstimmen, gibt es halt eben gewichtige Unterschiede, die man ganz stark berücksichtigen muss. Jetzt ist es so, dass der Konservatismus ja eine Vorstellung, eine Ideologie ist, die im Prinzip davon ausgeht, dass es natürliche Ungleichheiten gibt zwischen Menschen und dass diese Ungleichheiten sich auch ruhig in gesellschaftliche Ungleichheiten umsetzen können und deswegen Hierarchien erstmal nichts Schlechtes sind, sondern eigentlich eine Antriebskraft sind. Da ist der Konservatismus auch sehr nah am Liberalismus, deswegen haben sie sich ab irgendeinem Punkt sehr gut miteinander verstanden bis heute. Die Sache ist die, der Rechtspopulismus ist genauso elitär wie der Konservatismus, auch wenn er gegen Eliten agitiert. Das Problem ist, der Rechtspopulismus ist der Auffassung, dass die derzeitig sich an der Regierung befindlichen Eliten oder am Ruder befindlichen Eliten unfähig sind. Das war der historische Faschismus auch. Der Unterschied ist, dass der historische Faschismus der Auffassung war, dass man den liberalen Staat ersetzen müsste durch eine offen terroristische Diktatur, in der dann halt eben neue Eliten quasi die Sache machen. Und die Rechtspopulisten sind der Auffassung, dass die bestehenden Eliten in diesem liberalen Staat ausgetauscht werden müssen und dieser liberale Staat aber so weit nach rechts getrieben werden müsste, dass seine liberalen Kerne eigentlich nicht mehr, also jetzt urliberal gesprochen, also jetzt nicht modern liberal, komplett erodieren. Das wäre im Prinzip so, wie man diese drei Dinge auf einen Nenner bringen könnte. Also das Elitenverständnis ist, glaube ich, da der gewichtige Unterschied. Da sind sie alle für, nur halt eben die Frage, wer die Eliten sind und wie diese Eliten sich zu verhalten haben. Das ist ein ganz gewichtiger Unterschied zwischen diesen drei Bewegungen. Deswegen ist der Populismusbegriff im Rechtspopulismusbegriff auch insofern irreführend, als dass damit jetzt zum einen halt eben diese Volksanrufung bedient wird, zum anderen halt mit Populismus gängigerweise ja auch sowas assoziiert wird wie Stammtischparolen, Wählerfang, opportunistisches Verhalten bei öffentlichen Äußerungen so, also dass man quasi nur auf Stimmenfang aus wäre. Ich habe den Begriff tatsächlich einfach nur übernommen, weil er in der Forschung erstens existiert und weil er zweitens relativ nützlich ist, um diese verschiedenen Segmente der extremen Rechten voneinander abzugrenzen. Jetzt ist beim Konservatismus noch ein letztes hinzuzufügen, nämlich dass der sich natürlich ganz stark gewandelt hat. Also der Konservatismus 1789 ist ein anderer als heute. Das führt manche Theoretiker unter anderem, also Theoretiker ist jetzt viel gesagt, bei Gerion Preuer zum Beispiel, der hier vor einigen Jahren in der Jungen Union der Lokalmatador war, dann zur Pro-NRW gegangen ist und jetzt unter anderem in der Blauen Narzisse und anderen Rechtspostillen schreibt, sich jetzt als Anarchokapitalist versteht, der ist der Auffassung, dass es eigentlich seit 1789 keine rechten Parteien mehr gibt. Das ist natürlich gravierende Fehleinschätzung. Damit kann man aber dann die Mitschuld des deutschen Konservatismus am Faschismus sehr gut wegwaschen, weil dann ist es ja alles nicht rechts, sondern irgendwie alles immer links gewesen. Worauf ich aber hinaus wollte, ist ein Zitat von dem Soziologen Leo Kofler. Der hat mal gesagt, Konservatismus ist der stete Verrat an sich selber. Und damit meinte er, dass die wahren Konservativen, und die sind, die es wirklich verstehen, diese Bewahrung des Privateigentums an die immer sich verändernden Verwertungsbedingungen anzupassen. Also nicht wie die Nationalkonservativen der CDU meinen, von der Leyen und Merkel sind ganz schlimm, weil es Kitas in Bundeswehren gibt und überhaupt, das ist ja alles nicht richtig, sondern nein, gerade die sind eigentlich die richtigen Konservativen, weil die diesen ganzen Laden trotz der sich verändernden gesellschaftlichen Entwicklung am Laufen halten. Weil wenn man nämlich eine Berufsarmee hat und die einsetzen möchte, und offensichtlich will die Bundesregierung das, braucht man Kitas in Bundeswehren. Also das ist der moderne Konservatismus. Und da sind quasi die Rechtspopulisten und die Teile des Konservatismus, die sich dem anschließen, nicht mit einverstanden, insofern, dass das für die bestimmte Sachen nicht gehen. Das können verschiedene Sachen sein, aber so erklären sich dann da irgendwie so diese Brüche. Kleine Ergänzung auf gar nicht so hohem Niveau. Dieser German Defense League-Typ hat jetzt, nachdem sein Wahlkampfstand gestört worden ist durch, so wie es aus der Seite die Antifa, das ist glaube ich so ein eingetragener Verein oder Baseballverein oder wie man es nennen möchte, ja. Die Antifa hätte das Ganze gestört und es kam zu Polizeieinsatz etc. Und der hat dann jemanden aus der Linkspartei zur Vermittlung gebeten und wollte dann ein klärendes Gespräch mit der Antifa. Der hätte da auch keinerlei Angst, die Räumlichkeiten des VEB dafür zu benutzen. Kann ich mir vorstellen bei so einem Arschloch, das gerne Gesichter und Lokalitäten ausstellt. Aber so viel zu diesen Typen dann nochmal. Und gleichzeitig dann ist für mich dann aber auch dieses Hufeisen. Linkspopulistische Partei, rechtspopulistische Partei. Beziehungsweise zu viele, also diese Wählerwanderung zwischen Linkspartei und AfD, die de facto nachgewiesen stattgefunden hat, die ich als ehemaliges Linksparteimitglied aber auch sehr gut nachvollziehen kann, dass es halt genau diese Leute sind, die Marx noch als Lumpenproletariat bezeichnet hätte oder andere Leute als Trottel, dass diese Grenze sehr, sehr fließend ist und die Toleranz füreinander wiederum sehr, sehr hoch. Also, wenn ich da ganz kurz was zu sagen darf, also der Begriff Linkspopulismus, den muss man, also das wäre jetzt schade, wenn das jetzt quasi als Gegenstück dazu käme. Also das will ich nur gerade kurz erläutern. Es gibt keinen Linkspopulismus. Den letzten Linkspopulismus, den es gab, waren die Volkstümler in Russland vor der zaristischen Revolution. Das waren Linkspopulisten. So, die Ideologie der politischen Linken ist zumindest idealtypisch gesprochen in irgendeiner Form eine wie auch immer geartete, sich in irgendeiner Form beziehende Vorstellung von Sozialismus. Egal ob Sozialdemokratie, Kommunismus, Anarchismus, alle basieren in irgendeiner Form auf diesen sozialistischen Strömungen in der Ideengeschichte. Und das ist kein Populismus, weil er halt eben in der Regel ein klassenbezogenes Projekt ist. Was du aber ansprichst, diese Wählerwanderung, das ist ein ganz zentrales Ding und das hat auch ganz, ganz naheliegende Gründe. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie Teile der Führung der Linkspartei inzwischen ihre Erzählung von der Gesellschaft aufbauen. Und wenn Leute, die früher mal als Kommunisten galten, jetzt Ludwig Erhard, namentlich Sarah Wagenknecht, also als Idole hervorheben, dann ist das etwas, was mit dieser neoliberal-ordoliberalen Stimmung der AfD sehr gut korreliert, weil die finden Ludwig Erhard auch toll. So. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem der Linkspartei gewesen, dass Teile, und mit Teilen meine ich Teile, weil Leute wie Ulla Jelpke, Selim Dagdil und so, haben ganz klar Position bezogen gegen die AfD, aber wenn Leute wie Sarah Wagenknecht irgendwie sagen, Joachim Stabati, seines Zeichens Professor, emeritierter Professor in Tübingen und einer der Grauenden der AfD, ist ein Experte. Oder an anderer Stelle sagt Lucke, sagt viele Sachen, die richtig sind noch, so nach dem Motto. Hat sie natürlich schon halt verloren. Weil das ist auch ein Signal an ihre Wähler, nämlich wenn die Leute aus dem eigenen Laden, Anführungsstrichen, die nämlich in irgendeiner Form als auch okay darstellen, ist diese Wählerwandlung, die du angesprochen hast, vollkommen nachvollziehbar. Insofern ist das ein ganz zentraler Punkt. Und das ist, ja klar, also die meisten Stimmen der AfD kamen von der FDP, dicht gefolgt von den ehemaligen Linkspartei-Wählern. Das ist der Punkt, ja. Ich wollte noch zum Demokratieverständnis der AfD sprechen. Ja. Und zwar die AfD sagt ja viel, das tollste Teil ist daran auch. Aber ich habe auch den ziemlich tollen Aufsatz von Konrad Adams gelesen, aus dem Jahr 2006, der für die Einführung eines Zweiklassenwahlrechts eintritt, das eben sogenannte Netto-Staatsverdiener, also Beamte, Rentner, Arbeitslose und so weiter und so fort, eben auch nicht mehr wählen sollten, weil sie die Aktiven der Gesellschaft aufhalten würden. Ja. Sind diese Stimmen in der AfD sehr präsent und sehr, also wirklich so, oder war das so ein Aufsatz von irgendeinem Spinner aus dem Jahr 2006? Also Konrad Adam ist einer der Bundessprecher der AfD. Und das zeigt sein persönliches Gewicht und auch das Gewicht dieser Thesen. Also ich finde den Hinweis super, weil das ist gerade wirklich so ein Ding, was bei dieser ganzen basisdemokratischen Schiene, die versuchen vorzubringen, was man nicht außer Acht lassen sollte. Also dieses Klassenwahlrecht oder Zensuswahlrecht, was die da angeführt haben, war eine Diskussion in der Zeitung Die Welt, wo der Konrad Adam sich bezogen hat auf einen Artikel von André Lichtschlag. Und André Lichtschlag ist der Chefredakteur des Magazins Eigentümlich Frei. Und die Eigentümlich Frei Magazin ist eine dieser rechtslibertären Strömungen hier in Deutschland, die so diesen, also was quasi in den USA der rechte Flügel der Tea Party wäre, das versuchen die hier eben zu etablieren, der Markt eben als das allerbeste Regulationsinstrument für alle gesellschaftlichen Belange. Also die sind wirklich anti-etatistisch, im Gegensatz zu den Neoliberalen, die den Staat immerhin noch als Instrument in irgendeiner Form anerkennen, ist der Libertarismus der Auffassung, dass der Staat an sich ein Übel sei. Und da gibt es natürlich viele also da gibt es eine große intellektuelle Strömung. Inwieweit das jetzt an die Basis der AfD vorgedrungen ist, weiß ich nicht. Aber dass so jemand an vorderster Front dabei ist und damit natürlich auch programmatische Leitlinien mit bestimmen kann, ist vollkommen klar. Und das zeigt für mich halt eben auch, dass dieses Versehen des Vergessens der Mitgliedsrechte in dem ursprünglichen Satzungsentwurf kein Versehen war, sondern tatsächlich Ausdruck eben von bestimmten Demokratie- oder auch eben Antidemokratie-Verständnis ist, was aber nicht offen kommt als so eine Art frontaler Angriff auf die Demokratie, weil Demokratie irgendwie dekadent sei oder was Faschisten als Argumente gegen die Demokratie ins Feld führen, sondern halt eben als eine Vorstellung, dass die Demokratie eben modifiziert werden müsste. Und das ist natürlich, und da sind wir jetzt wieder beim Liberalismus, das ist natürlich ein Motiv, was der Liberalismus auch irgendwann mal hatte. Nämlich die Vorstellung, dass Parlamente Ausschüsse von Besitzenden sind. Und auf nichts anderes läuft ja dieser Vorschlag hinaus, die also Netto-Staatsverdiener, also alle, die in irgendeiner Form alimentiert werden, wie das ja formuliert wird, da auszuschließen. Das bezieht sich natürlich auch auf Studierende, die BAföG beziehen, ganz klar. Oder sonst Leute, die in irgendeiner Form staatliche Leistungen in Anspruch nehmen. Und das ist natürlich ein ziemlich krasser Vorschlag, der, und das muss man auch immer wieder betonen, in der Welt keinerlei Gegenspruch in irgendeiner Form, also in der Zeitung Die Welt, keinerlei Gegenspruch geerntet hat. Also lässt sich denn also das Aufkommen der Rechtspopulisten in Europa und dann quasi jetzt nochmal im Vorfeld dieser oder im Nachgang der Eurokrise beziehungsweise jetzt vor den Europawahlen nochmal ein bisschen irgendwie in Verbindung bringen, auch mit dem generellen Trend, dass in den meisten europäischen, also fast auch in den meisten entwickelten westlichen Demokratien irgendwie der Trend beobachten lässt, und das knüpft unmittelbar an die Vorfrage an, im Grunde genommen. Der Trend beobachten lässt, dass halt die Leute, die sich politisch engagieren bzw. auch wählen gehen, immer mehr quasi auf eine gut ausgebildete, also jetzt nicht gebildete im emphatischen Sinne dieses Wortes, sondern halt eine gute Ausbildung genossen und damit Kohle scheffeln oder halt auch nicht. Die zu kurz gekommenen sind, glaube ich, auch eine ganz wichtige Wählergruppe da bei dieser AfD. Aber auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, dass quasi eher die Leute wählen, die sowieso irgendwie schon das haben, was dann immer beklagt wird, nämlich in ihrem Besitzstandswahrung betreiben in einer gewissen Art und Weise. Und dadurch dann halt auch sich gerade solche Positionen, wie die AfD sie vertritt, auch die impliziten Positionen, wie eben dieses Demokratieverständnis, das sich halt dann auf die Beitragszahler, auf die anderen unterstützen, quasi dann so bezieht. Und dass sich da im Grunde genommen dann dieser Trend, den es eigentlich gab, nachdem Ende des 19. Jahrhunderts dieses Massenwahlrecht eingeführt wurde, wo auch arme Menschen werden durften, in einer gewissen Weise wieder umdreht. Ne? Weil diese Apathie quasi, die schon seit den späten 70er, 80er Jahren gibt, dass halt die Wahlbeteiligung sowohl auf nationaler, vor allem auf kommunaler und am meisten auf europäischer Ebene halt irgendwie zurückgeht, dass das dann, glaube ich, und das wäre dann auch vielleicht diese Frage nach der Chance, dass das dazu führt, dass gerade in dieser Europawahl dann die Rechten halt überproportional dann auch vertreten sind, weil die Mobilisierung der quasi unteren Klassen halt für die Europawahl wodurch am schlechtesten ausfällt. Ja, das ist genau das Ding. Also die Sache, dass das Erringen des allgemeinen Wahlrechts zunächst für Männer, später dann eben auch für Frauen, war in dieser Form nicht in der Konstruktion des Wahlrechts vorgesehen. Das Parlament ist ein Ausschuss, zumindest von der Urkonstruktion, derjenigen, die besitzen und die deswegen formal ein Anrecht darauf angeblich haben, darüber zu entscheiden, was mit diesem Besitz passiert. Deswegen haben Parlamente Budgetrecht. Ganz einfach. Die Sache ist aber in dem Moment, wo halt eben die Arbeitbewegung es schafft, diese Massenwahlrecht zu erkämpfen, mit welchen verbundenen Einschränkungen auch immer, ist eigentlich der Super-GAU. Weil auf einmal dürfen da Leute mit abstimmen, so die Vorstellung dann der Besitzenden, die ja eigentlich überhaupt keine Ahnung von Geld haben. Irgendwie so. Und das ist tatsächlich so diese Rückkehr dieser Diskussion, quasi als Modernisierung getan. Nicht als Reaktion getan, sondern als Modernisierung getan. Und was du sagst bezüglich der Mobilisierungsfähigkeit von besser Betuchten, sage ich jetzt mal. Also Wilhelm Heidmeier von der Uni Bielefeld hat das mal vor ein paar Jahren als hohe Bürgerlichkeit bezeichnet. Also die Vorstellung, dass die Besitzenden tatsächlich auch ihre Verachtung gegenüber denen, die weniger besitzen, auch in irgendeiner Form politisch ummünzen und auch zur Schau stellen und auch äußern und als so eine Art Befreiungsschlag auch darstellen, dass sie es äußern dürfen. Beispielsweise Hamburg. der sogenannte Schulstreit in Hamburg. Als da ein paar mickrige Reformen am Schulsystem in Hamburg angedacht worden waren und die Eltern der Gymnasien Sturm gelaufen sind und eben tatsächlich alle zu den Wahlen gegangen sind, während die, die davon profitiert hätten, eben verhältnismäßig weniger mobilisiert wurden und rein numerisch eigentlich die Mehrheit gehabt hätten. Und jetzt ist die Wahlbeteiligung bei Europawahlen eben wirklich nicht der Rede wert. Also beim letzten Mal war es in Deutschland um die 40%. Es könnte gut sein, dass dieser Negativrekord wieder getoppt oder eben nicht getoppt wird, wie man das auch dann auch nennen will. Und in anderen Ländern ist es auch nicht anders. Also es gibt ganz wenige Länder, wo wirklich da die Marke über 60% geht. Und da sind natürlich die ohnehin bestimmt ideologisiert sind und zweitens die ohnehin aufgrund ihrer monetären Möglichkeiten ganz anders partizipieren können, als die eigentlich nur das Wahlrecht haben, das Recht haben, sich zu organisieren in Gewerkschaften und die anderen elementaren Rechte, die nutzt dieses Recht ohnehin auch nochmal überproportional. Und das kann man für die Schweiz, um das Beispiel nochmal zu bringen, auch sehen. Die da zur Wahl gehen, der Schweiz, die Volksabstimmung, 40-50% Wahlbeteiligung, das ist ja nicht das ganze Schweizer Volk, was da zur Wahl geht. Das sind auch überproportional die ohnehin besser gestellt sind. Die also tatsächlich, weil sie Besitzenden sind, vielleicht Angst haben müssten von einem ganz schlimmen Mindestlohn, den die Gewerkschaften vorstellen. Also da wird diese Idee der Interessensartikulation über das Stimmrecht tatsächlich kommt wieder. Jetzt kann ich das natürlich nicht alles in der historischen Dimension und Tragweite erläutern. Deswegen an dieser Stelle nur zwei Hinweise. Einer hat dazu ein ganz tolles Buch geschrieben, der heißt Domenico Losurdo. Das Buch heißt Demokratie oder Bonapartismus, Triumph und Niedergang des allgemeinen Wahlrechts. Und der zweite, der dazu was geschrieben hat, mehrere Bücher, ist Thomas Wagner. Die haben beide Papi Rossa Verlag ihre Bücher verlegt. Das Buch von Thomas Wagner heißt Demokratie als Muggelpackung. Ich will das aber jetzt mal ergänzen, weil ich finde, das ist nicht richtig. Weil der Anteil gerade in den linken Parteien und an Akademikern und akademischen Wählern auch sehr hoch ist. Das heißt, gerade die Linke beklagt ja, dass ihre Wähler meistens nicht eben aus deren Denkschichten stammen, für die die Politik gemacht wird, sondern eher aus den Studentenstädten. Das gilt für die Grünen und für die SPD genauso. Das heißt, die Struktur der Wählerinnen jetzt sozusagen auf die Politik zu münzen oder umgekehrt, das geht nicht auf. Weil einfach die Klientel der Wähler nicht unbedingt deckungsgleich sein muss, wie die Klientel für die Politik gemacht wird. Nein, gut, das ist aber ein grundsätzliches Problem. Aber dazu würde ich gerne was sagen, dass die Besitzenden in der Gesellschaft die Minderheit sind. Das ist ja statistisch einfach erwiesen. Das kann man empirisch erklären. Wählerstruktur. Ja, klar. Aber gerade deswegen müssen halt eben auch Parteien, die die Interessen der Besitzenden vertreten, von denen gewählt werden, die eben nicht besitzend sind. Jetzt hast du vollkommen recht, wenn du sagst, dass die Wählerstruktur von den von dir genannten Parteien jetzt auch größtenteils akademisiert ist. Das hat zwei Gründe. Zum einen hat sich natürlich die Struktur der Arbeiterklasse geändert. Also bestimmte Berufe, die halt eben klassische Fertigungsberufe sind oder andere zur Arbeiterklassensegment gehörende Berufe, brauchen halt eben oder sehen halt inzwischen bestimmte Hochschulabschlüsse voraus. Also entweder Fachhochschulabschluss oder solche Sachen. Das alleine ist schon mal ein Punkt. Und die zweite Sache, genau das ist das Problem der politischen Linken in Europa. Weil sie es nämlich eben nicht schafft, ihr klassisches Wählerreservoir oder sagen wir, ihr angestammtes Wählerreservoir in der Form zu mobilisieren. Das ist gerade ihr Problem. Und deswegen hat die politische Linke, also Linke insgesamt in Europa... Nicht angestammte, sondern das angezielte, angestammt, das war noch nie. Naja gut, also die Parteien, von denen wir reden, haben alle ihre Wurzeln in der Arbeiterbewegung. Kommen also aus der Arbeiterklasse. Dass die Parteien sich geändert haben und Katja Kipping jetzt Grundeinkommen wichtiger findet als Arbeiterinteressen, ist halt das Problem. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass die Parteien mal ursprünglich 1864 da Eisenach und Lassalle und Bebel, dass das irgendwo aus der Arbeiterklasse kommt. Und das kann man historisch ja nicht von der Hand weisen. Von daher würde ich angestammt schon sagen, weil das ein politischer Stammbaum quasi ist, den man schon zur Kenntnis nehmen muss. Robert, tatsächlich, ich hätte mal noch eine andere Richtung des Denkens gerne erläutert oder von dir erläutert kommen. Die Gesellschaft strukturiert sich ja hauptsächlich durch die ökonomischen Verhältnisse. Wenn wir mal sehen, dass wir einen Kapitalismus haben, der in eine Form getreten ist, wo angeblich mehr Geld oder mehr Wert erzeugt wird durch Finanzspekulation als durch menschliche Arbeit, angeblich sei bewusst, da muss man sich ja die Frage stellen, wie sehen die Kapitalbesitzer eigentlich diese rechten Parteien? Denn sie sind, finde ich, relativ unhomogen in ihrer ökonomischen Sichtweise. Es kann, also manche Parteien werden sich fast etwas antikapitalistisch. Andere, hast du recht, die sind, also besonders die AfD, mit Sicherheit den Kapital oder eine bestimmte Fraktion verhaftet. Aber es ist nicht sehr einheitlich. Und wenn man dann dazu weiß, dass Wahlen wirklich eigentlich nichts verändern, sonst wäre es ja möglicherweise auch verboten. Also, dass damit eben die Kapitalverhältnisse nicht umzustürzen sind, dann ist doch die Frage, ist das vielleicht eine Spielart, die der Kapital ganz gerne hinnimmt, wenn da viel rumgewurschtelt wird, solange es nicht mit Totschlagen, denn ich glaube, die Lektion des Faschismus haben die insofern gelernt, dass sie das nur als allerletztes Mittel haben wollen. Sie wollen es lieber auch relativ zivilisiert, relativ friedlich. Gut, sicher so eine Frontex-Sache, die muss ja sein, aber schön ist halt auch nicht. Man hat es schon sehr betroffen, wenn da Kriegsmotor untergehen. Also deswegen für mich die Frage, ist das alles vielleicht doch nur ein bisschen Geplänkel, um uns alle am Denken zu halten, davon abzuhalten, wo dann vielleicht die wirklichen Veränderungsmöglichkeiten sind. Denn ob da 20% Rechte sitzen oder 40 Konservative oder auch 30 Sozialdemokraten, entscheidet ja letztendlich an den gesellschaftlichen Verhältnissen doch nichts Entscheidendes. Also die Sache würde ich auf zwei Ebenen beantworten wollen. Zum einen ist es natürlich ganz klar, dass so Ideologien wie Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Ähnliches natürlich Ablenkungsideologien sind. Das heißt aber nicht, dass diese Ideologien irgendwo am grünen Tisch von Strategen quasi in die Welt geworfen werden, sondern sie sind quasi urwüchsig Ablenkungsideologien, weil sie halt eben tatsächlich auch an bestimmte Alltagserfahrungen vermeintlich andocken. Wenn ich jetzt auf der anderen Ebene dann tatsächlich auf dem politischen Willen bestimmter Kapitalfraktionen beantworten würde oder die Sache mir darunter angucken würde, ist es schon so, dass diese Parteien für bestimmte Fraktionen die favorisierten Leute sind. Aber das kann man eben tatsächlich weder für Europa noch für einzelne Länder zu allen Zeiten irgendwie gleich durchmachen. Also ganz zentral war irgendwie in den 90er Jahren in Italien, dass bestimmte Fraktionen des norditalienischen Unternehmertums, namentlich auch Agnelli, also Fiat, ein Interesse daran hatten, dass in der Regierung von Berlusconi zusammen mit den Post-Neofaschisten auch die Lega Nord war. Weil die Lega Nord quasi Garant dafür war, dass die Interessen des Nordens vertreten werden und nicht nur die persönlichen Interessen von Berlusconi und seinem Medienimperium und eben das quasi auch eine Rolle spielte. Das hat sich aber in einer gewissen Zeit auch gewandelt. Das heißt, die bürgerlichen Kräfte sind nicht auf bestimmte Parteien abonniert. Und ich glaube, in bestimmten Situationen der gesellschaftlichen Auseinandersetzung kommen die halt, weil sie halt eben Fleisch vom Fleisch sind, als Option sehr, sehr stark in Frage. In Dänemark, der größte dänische Konzern, AP Møller-Mærsk, also der Logistikkonzern, die Container sieht man allenthalben auf der Autobahn oder an Güterbahnhöfen, die unterstützen die dänische Volkspartei seit Jahren. Und dann könnte man sagen, oh, obwohl die ein Global Player sind, das ist doch ganz komisch. Nein, gerade weil sie ein Global Player sind und eben mit diesem Angriff auf den Sozialstaat, der in Dänemark von der dänischen Volkspartei mit befeuert worden ist, eben quasi den Standort Dänemark, der bei der dänischen Volkspartei aber Heimat heißt und nicht Standort, gut geschützt wird. Sodass ich das nicht insofern als Geplänkel sehen würde, dass das alles nur eine Ablenkung ist, sondern tatsächlich auch sich unmittelbar ummünzt in unterschiedliche Optionen. Und so Schuld die herrschenden konservativen Parteien an der Misere der derzeitigen in der EU ist, so schlimm wäre es trotzdem, wenn neben ihnen auch noch zusätzlich starke Rechtsparteien wären, die sie ja weiter von rechts drücken würden. Weil, das kennen wir ja aus Deutschland mit der Asyldebatte Anfang der 90er, dann wird auf irgendwelche Volksstimmungen rekurriert, wenn da der faschistische Mob wütet und angeblich die Deutschen nicht bereit wären für ein Einwanderungsland und deswegen halt eben dieser Zusammenhang mit reaktionärer Regierungspolitik und Verweis auf Stimmungen im Volk da sehr gut zusammenhängt. Und deswegen ist die Gefahr halt eben tatsächlich qualitativ doch mal eine stärkere, würde ich sagen. Ja. Alright. Ja, jetzt keine weiteren Fragen mehr sind, aber ich denke, wir werden eh noch weiter diskutieren. Ich möchte nochmal an die Büchertische erinnern, bei dem Genossen vorne an der Theke und genauso hier auf dem Kickertisch, der zum Büchertisch geworden ist. Ja, nutzt die Gelegenheiten. Und dann natürlich dir, Philipp, ganz herzlich danken für den Vortrag heute Abend.